Der steinichte Acker, einer historischen Geschichte, die für Kinder ab 12 gedacht ist. Abenteuer Religion, Expeditionen zum Wort. Der steinichte Acker. Ein Hörspiel von Reinhard Jung. Regie Christian Gebert. Und siehe, ein Weib war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da sie vernahm, dass Jesus zu Tische saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte. Und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber das der Pharisäer Simon sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch ein Weib das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Ist's vollbracht, mein Herr? Er hat nicht leiden müssen. Bist ein guter Henker. Es gibt keine guten Henker. Bist ein guter Mann, Herr. Was die Hure lobt, gilt dem Bürger ein Dreck. Und dem Henker? Ihr wisst doch, Herr, der Bürger hat Angst. Drum liebt er die Steine. Sie sind ihm Ewigkeit. Die Erde gilt ihm ein Dreck, denn Erde ist Saat und Ernte, ist Geburt und Tod. Der Tod bin ich. Drum seid ihr dem Bürger ein Dreck. Und du, Kebsweib, was ist mit dir? Ich? Ich bin ein steinichter Acker. Den pflügt der Bürger und sät und braucht dort nicht zu ernten. Du hast wohl geerntet. Deine Kegel, die Katrin. Das war lieb, mein Herr. Nicht Geschäft. Seit wann können Steine denn lieben? Der war nicht aus Stein. Der war so wie ihr. Wie ich? Wie ihr. Henker bin ich. Wenn es sein muss, auch deiner. Hast ihn gericht, den schwarzen Jörg? Den haben andere gericht. Ich hab ihn geköpft. Hast ihn um Verzeihung gebeten? Vorher und nachher. Nachher? Ich hielt seinen abgeschlagenen Kopf und zeigte ihn der Menge. Jörg, rief ich leis. Jörg, das war ein guter Hieb. Ich hab mein Bestes gegeben. Da schlug der Kopf die Augen auf und sah mich lang an. Da wusste ich, der schwarze Jörg hat seinem Henker verziehen. Was hebst du die Augenbraue? Allerhand grätziges Volk stand Gaffen mit Grind und Aussatz geschlagen. Die fingen dem Jörg sein Blut in Krügen. Die können's dir bereiten. Bist ein guter Henker. Ich hab ihn nicht gequält. Kommt, Kunz, euer Haupt in meinen Schoß. Auch ihr sollt euch nicht quälen. Bist ein gutes Weib. Eine Hure, mein Herr, eine Hure. Ein gutes Weib. Nur dir. Dem Tod ist alles treu, was lebt. Schlaf, Kunz. Auch der Tod braucht Ruhe. Sonst ist fürs Leben keine Zeit. Schau eine an, die Katrin. Wohin in diesem Putz? Du bist der kleine Kunz. Sag nicht kleiner Kunz zu mir. Ich werd ein zu groß wie der Alte. Der beste Henker, weit und breit. Und ich, eine gute Hur, das berühmteste Kebsweib im ganzen Land. Schau mich nur an. Kommt eine mir gleich? Katrin, red nicht so daher. Du weißt, ich kann's nicht leiden. Was willst du hören? Der Kämmerer hat rufen lassen für einen hohen Gast. Dem soll ich kurzweil sein. Wer ist's? Ich geh mal an die Gurgel deinem hohen Gast. Gemach. Wenn du erst Henker bist, hast du genug zu köpfen. Bis dahin dauert's mir zu lang. Ach was, des Kämmerers Gast ist alt und fett, der wird's nit verrichten. Den Wein schenk ich ihm nach, dazu ein Schwämmchen Taubenblut ins Laken. Das Echte bleibt für dich. Für mich allein? Für uns und unser Kind, du Gauch. Jetzt geh und üb dein Schwert. Ein Kuss zum Pfand. Lass los, ich bin gepudert. Ein Kuss. Lass los, ich bin in Eile. Zwölf Kohlköpfe fein vom Strunk getrennt, mit einem Hieb ein jeglich vom kleinen Kunz, den jeder kennt. Dergleichen übt er täglich. Drei Sandsäck aufgehängt am Galgen, nicht einer aus der Schlinge schlüpft, hängt jeder brav am Balken. Die Galgenvögel sehen zu und sind des Lobes voll. Seht her, hier übt der kleine Kunz, der einst des Vaters Meisterschaft noch übertreffen soll. Nun, Graf, wir sind uns einig. Des Grafen Anteil wird ihm der Bürger leisten. Und was des Bürgers ist, das schützt und sichert ihm der Graf. Seid ihr zufrieden, Kämmerer? Und ihr? Beschlossen und besiegelt. Habt ihr gehört, dass andernorts das Hexenbrennen wieder ausgebrochen? Der Aberglauben ist's, der ihr die Feuer legt. Die Weiber sind's, die brennen. So manchem Büttel ist es Freude, den Leib der Teufelspulen auszuforschen. auch Mönchlein visitieren kann. Es ist das niedere Volk. Doch schade um die jungen Weiber. Er hat doch andere Möglichkeiten. Er sprach von einer Jungfrau? Er wird zufrieden sein. Nach altem Recht und Brauch. Sie wird ihm ängstlich flattern. Wahrhaftig, die nicht Flügge sind, lässt uns der Himmel wachsen. Er wird zufrieden sein. Das sei euch angeraten. Herr Graf? Herr Kämmerer? Nach Ihnen, hoher Herr. Ein Fettsack! Widerlich! Ein Graf! Kein Ekel, sag ich! Hüt deine Zunge, Kind. Ein Mann der Willkür und der Macht, der kann uns leicht zertreten. Was wahr ist, ist wahr. Was raus will, muss raus. Warst du ihm zu Willen? Hast du ihn das Ringlein stechen lassen? Der schlief und schnarchte neben mir. Vom Weine trübt die Augen, vom Fressen trägt der Wanst. Hast du ihm den Sieg bereit? Kein Sorg, Frau Mutter. Hab alles wohl verricht. Das Schwämmchen Taubenblut, das drückte ich ihm ins Laken. Als hochwohlgeboren gegen Morgen zu erwachen geruhten, da weinte ich bittere Tränen. Wie der das rote Blümelein im Laken sah, da schwoll dem alten Fleisch der Kamm. Der war's zufrieden, Mutter. Braucht's besseren Beweis als diesen Beutel Gulden? Wort Gott, du hättest recht. Dann wird uns auch der Kämmerer gewogen bleiben. Kein Sorg, Frau Mutter. Ihr habt es mich gelehrt. Die Blümelein aus Taubenblut, die sind den hohen Herren. Mich selbst habe ich schon lang dem kleinen Kunz versprochen. Schweig still. Es steht dem hohen Kind nicht an, von lieb zu reden. Der meint es gut mit mir. Nichts da. Die Hohe, die einem hörig ist, weckt Eifersucht bei anderen. Ich weiß, du willst nicht glauben, uns ist die Lieb ein Messer. Denn Graf nicht und nicht Kämmerer, nur der Geliebte fühlt sich um seine Lieb betrogen. Einst wird der Henker sein, wenn's sein muss, auch der Deine. Denk dran, Katrin. Hörst? Ja, Frau Mutter. Lass ab vom kleinen Kunz. Du bist noch jung. Sieh mich, ich weiß, wovon ich rede. Schlag dir den Henker aus dem Kopf, bevor's zu spät. Die Hure gehört entweder allen oder keinem. Es ist viel neidisch Mannsvolk in den Mauern dieser Stadt. Amen. So spreche ich dich los von deinen Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke dem Herrn, denn er ist gütig. Und sein Erbarmen währet ewig. Der Herr hat dir die Sünden vergeben. Gehe hin in Frieden. Ihr bleibt? Es ist... Wie soll ich sagen? Sprecht gerade heraus. Vor mir ist keine Scham. Es ist... Bei meinem Weib will sich der Bauch nicht wölben. An ihrer Haut, da wird mir kalt. Sie macht sich eng und trocken, hat keine Freude an mir. Und ihr? Hochwürden, ich mag's nicht sagen. Vor den Augen des Herrn bleibt nichts verborgen. Mir wird darob die Rute faul. Bisweilen ist mir gar, dass sie mir nicht gehorcht. Im Schlaf verschießt sie all ihr Pulver, im Wachen ist sie leer. Und ihr liebt euer Weib? Das wird mir schwer gemacht, Hochwürden. Von wem? Von ihr. Das ist ein böses Zeichen. Ein böses Zeichen? Ein ander Weib. Hochwürden, nein. Wo denkt ihr hin? Ich hab kein Buhl genommen. Ein ander Weib. Hochwürden, ich verstehe euch nicht. Überall brennen die Hexen. Nur in unserer Stadt schließt man die Augen, verstopft die Ohren. Mein lieber Kämmerer, jetzt wisst ihr es am eigenen Leib. eine Hexe ist in der Stadt. Ihr meint doch nicht... Sie melkt euch den Stecken in der Nacht und eurem Weib trinkt sie das Brünnlein trocken, dass sich ihr Schoß verschließt. Es sei denn, ihr hättet einen Stecken aus Eisen. Heilige Katharina, nur der Satan hat einen Stecken aus Erz. Drum ist's ja Teufelswerk. Das macht den Bauch der Weiber hart, den Brunnen trocken, die Schenkel kalt. Eine Hexe ist in der Stadt. Hochwürden haben einen Verdacht. Er selbst hegt keinen Argwohn? Hätte ich sonst meine Leiden offenbart? Wehmutter Appeldorn. Wehmutter Appeldorn? Wisst ihr, was unter den Tüchern geschieht? So manches Kindlein totgeboren, so manches Kindlein ungetauft verscharrt, die Seele dem Satan angedient. Was kann ich tun, Hochwürden? Fragt sie um Rat. Und lasst euch ein auf ihre Kur. Ich aber stehe euch bei. Das heißt, den Teufel zu versuchen. Den Teufel zu entlarven ist keine Sünde. Frau Appeldorn. Wer da? Ich bin's, Wehmutter Appeldorn. Was willst du, Nachtwächterfeind? Der Kämmerer schickt mich. Der Kämmerer? Soll sagen, er braucht eure Hilfe. Liegt ihm das Weib in Krämpfen? Ist sie in Leibesnot? Hört zu, Wehmutter Appeldorn, und schweigt darüber, was ich jetzt euch sage. Eine Hexe ist in der Stadt. Eine Hexe? Die melkt den Männern nachts den Stecken und lässt die Weiber trocken. Sogar den Kämmerer verschont sie nicht. Drum lässt er bei euch fragen, ob ihr das Mittel wisst, die Teufelsbuhl zu überführen. Gebt ihr dem hohen Herrn ein Mittel an die Hand, vermag er es euch zu lohnen. Das kann ich nicht. Ihr seid doch eine weise Frau. Das ist nicht meine Sache. Drum soll's die eure werden. Was hab ich mit Hexenkunst zu schaffen? Ihr habt so manchem Weib geholfen in der größten Not. So helft nun auch, dass es nicht die Unschuldigen trifft. Lieber Veit, das ist mir nicht geheuer. Noch ist's kein Brennen, das hier wütet. Ein Funke nur. Helft ihr ihn löschen, dann wird weit größerer Brand verhütet. Und wenn ich ihm nicht helfen kann? Tut's auch für mich, Frau Appeldorn. Der hohe Herr könnte sonst mich seiner Gunst verweisen. Euch hat der Kämmerer bedrängt. Ohne ein Mittel darf ich nicht ihm unter die Augen. Nun ja, der schwarze Jörg ist hingericht. Von ihm der Zeigefinger, der wird die Hexe weisen. Wie soll ich den beschaffen? Geht nur zu Meister Kunz, den Finger bringt zum Kämmerer. Hab Dank, Wehmutter Appeldorn. Ich werde es euch vergelten, so ich kann. Da rollt der Kopf. mit einem Hieb fein säuberlich vom Strunk getrennt. Herr Vater schaut, glatt abgeschlagen. Ein Kohlstrunk ist kein Hals. Ein Zahnzack hängt anders als ein Mensch. Nur Übung schafft den Meister, so sagen es die Leute. Und gehen uns aus dem Weg. Des Henkers Sohn muss Henker werden, so will es alt Gesetz. Du aber willst es mir zu schnell. Dein Ehrgeiz macht mir Kummer. Hab keine Lust daran, mein Tagwerk mit verrecktem Vieh zu frönen. Räudige Hunde erschlagen. Nachts bei Bürgersleut die Abtrittgrube leeren. Den Kerker misten vom Gestank der Angst. Das Richtschwert ist mir lieber als das Schindermesser. Wer Henker werden will, der darf den Schinder nicht verachten. Die Richtstatt und das Schwert, die bringen selten uns ein Essen auf den Tisch. Die Not des Bauern aber, dem die Seuch das Vieh erschlagen, gibt uns täglich Brot. Da hinten kommt der Veit. Was den wohl auf den Anger treibt? Geh in die Grube, Sohn. Die Hunde häuten für den Grafen. Ich gehe ja schon, Herr Vater. Grüßt euch, Meister Kunz. Nun, Veit, ihr habt es eilig. Habt ihr den Finger nun vom schwarzen Jörg? Ich halte meinen Teil. So war's abgemacht. Doch nur, wenn ihr mir sagt, wozu und wem der Finger dienen soll. Das wisst ihr selbst am besten. Ich will es hören aus deinem Mund. Es ist der Kämmerer. Wozu will er den Finger haben? Ich darf nicht drüber reden. Buhlschaft und Liebeshändel. Also wisst ihr's doch. Und warum dann den Zeigefinger? In Liebesdingen hilft er nicht, da wirkt nur der Impudikus. Den aber hat der schwarze Jörg bei mir nicht abgegeben. Wozu macht er sich einen Kopf? Der hohe Herr wird sich höchst selbst des Fingerleins bedienen. Den alten Kunz betrügt man nicht. Auf wen soll denn der Finger deuten? Ich darf nicht drüber reden. Er darf nicht drüber reden. Der Schindanger ist Freistatt. Hier sprechen selbst die Galgenvögel laut und ohne Furcht. Soll der Herr Kämmerer es ihm doch selber sagen? Wer gab den Rat? Wer außer euch weiß noch davon? Wie Mutter Appeldorn. Dann weiß es bald die halbe Stadt. Nur mir will der getreue Veit kein Sterbenswörtchen raunen. Eine Hexe ist in der Stadt. Der Finger soll sie weisen. Das endlich gibt dem Handel einen Sinn. Ich habe nichts gesagt. Dahinter steckt der Pfaffeneifer. Nun wird es auch bei uns ein Hexenbrennen geben. Die Wehmutter ist in tiefer Angst. Die hat wohl Anlass, sich zu fürchten. Wenn's auf die Scheiterhaufen geht, brennen die als Erste. Geheime Weibersachen? Ich hab kein Freud daran, der Herren Eifer nachzurichten an den Weibern unserer Stadt. Gebt mir den Finger, Kunz. Ich hab sonst nichts damit zu schaffen. Du kannst ihn holen. Wie das? Ihr tragt ihn nicht am Leib? Du gehst ins Hurenhaus zur Rosenlöcherin. Ins Hurenhaus? Wie du es tust ansonsten auch. Die Rosenlöcherin hält einen Krug mit Wein bereit. Den trag getrost zur Appeldornschen hin. Vor allzu empfindlichen Nasen verborgen wird sie im Weine finden, was dir von mir versprochen war. Warum so umständlich? Weil unsere Schildwach Weisung hat, den Henker zu durchsuchen, so er die Stadt verlässt. Jetzt geht, ich hab zu schinden. Warum so unwirsch, Kunz? Die Sache ist nicht auf meine Mist gewachsen. Und schon wächst sie dir übers Haupt. Nun geh zur Rosenlöcherin, dein Sach ist eingefädelt. Alex. Hast du es gehört, mein Sohn? Die Galgenvögel, Vater? Die schwarze Brut schien mir zu krächzen. Mehr nicht. Habt ihr was anderes verstanden? Es wird ein Hexenbrennen geben. Wir müssen vorbereitet sein. Lass Holz anfahren auf den Hof. Wenn's dazu kommt, Herr Vater, darf ich dann zur Hand euch gehen? Du Narr, was freust du dich? Halt nur dein Maul. Der Zorn des Kämmerers verbrennt wie Schwefel unter einen, so er den Mund nicht halten kann. Ich weiß zu schweigen, Vater. Schweigst auch bei deiner Katrin? Die habe ich heute noch nicht gesehen. Verliebte Vögel zwitschern. Nun geh, lass Holz anfahren. Frau Mutter, bitte leg dir noch ein Scheit aufs Feuer. Hier drinnen ist mir kalt. Draußen scheint die Sonne. Mein Katrin aber liegt und friert. Mich schaudert. Hast gestern du vom Wein zu viel getrunken? Nein, Mutter, nichts dergleichen. Möchte wissen, was dir ist. Nichts. Nichts. Und liegst den ganzen Tag im Bett und frierst von innen. Wirst falsch gegessen haben. Wie kann ich falsch gegessen haben, wenn gar nichts bei mir bleibt? Hast du am Ende doch dem Grafen beigelegen? Oh nein, Frau Mutter, doch nicht dem. Wem sonst? Wem sonst? Er hat so gebettelt drum. Wer? Er war so süß, Frau Mutter. Wie? Er hat hernach gesungen, war einst ein Vögelein, das suchte sich ein Nest. Hab ich dir nicht die Lieb verboten? Die Lieb ist vogelfrei wie wir, hat er gesagt. Katrin, willst du dich selbst ins Unglück stürzen? Der kleine Kunz ist mir kein Unglück. Der weiß zu lieben, Mutter. Wann war das? Rede. Sag mir, wann das war. Vor 6 Wochen, Mutter. Dann ist noch nicht zu spät. Du bleibst im Bett und rührst dich nicht. Wo wollt ihr hin, Frau Mutter? Es wird sich finden. Du bleibst hier. Uns nicht mehr warten. Wie schon lange dem kleinen Kunz versprochen. Schweig still. Es steht im Mondkind mit an, von ihm zu reden. Das ist ein köstlich Brünnlein. Nur die eine höre ich, es trägt Eifersucht bei anderen. Ich weiß, du willst nicht glauben, uns ist die Liebe ein Bei dir ist mir so wohl. Dich will ich nimmer lassen. Katrin, lass jetzt nicht los, halt fest. Kleiner Kunz, bist du's? Ich bin es, hoher Herr. Hat einer euch gesehen? Der Veit, der hat mich hergebracht. Warum habt ihr mich rufen lassen, hoher Herr? Der Finger vom schwarzen Jörg. Was ist damit? Wehmutter Appeldorn, nehmt ihr ihn wieder an euch. Der Finger macht mir Grausen. Euch macht er Grausen, Herr? Er wies mir auf mein Eigenweib. Mich deucht, ich hab euch nicht verstanden. Ihr habt schon recht gehört. Ein später Streich des schwarzen Jörg? Ihr habt leicht reden, Appeldorn. Ihr selbst habt doch geschworen, der Finger wird die Hexe weisen. Und nun ist der Verdacht mir schwer, in der eigenen Bettstell ein zauberisches Weib. Nehmt ihr den Finger wieder an euch. Stellt ihr ihn auf die Probe. Wenn der euch eine andere weiß, dann soll's bei mir ein später Streich des Jörg gewesen sein. Bleibt sein Urteil aber stehen. So ist es um ein Weib geschehen. Ihr wolltet eine Antwort. Ihr werdet sie bekommen. Ich habe sie bekommen. Verzeiht mir, hoher Herr. Eurem verschlossenen Weib könnt wohl ein Zeichen eurer Macht nicht schaden. Zur ehelichen Zucht. Ihr habt genügend Mittel anzuklagen und zu retten. Danach muss sie euch dankbar sein auf immer. Wie Mutter Appeldorn, ihr redet hart. Ihr redet unverschämt. Gebt mir den Finger vom schwarzen Jörg. Wenn der uns naht, dann weiß ich mir ein ander Fingerlein. Das ist noch nicht verdorben. Wenn ich es hab, so wird es uns in unserer Sache mit aller Unschuld Klarheit bringen. Euch aber wird geholfen werden. Das sei euch angeraten, Wehmutter Appeldorn. Und lasst mich nicht zu lange warten. Ich war mir sicher. Und ich hätte es nicht geglaubt. Ihr habt euer Sach sehr gut gemacht. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Ihr meint? Sie bringt eines ungeborenen Kindleins Finger bei. Um Himmels Willen. Bleibt standhaft, Kämmerer. Es geht um mehr als nur ein Kinderleben. Es geht um unsere Heiligmutterkirche. Ganz unten um den Pfahl das Stroh. Darüber packst du Reisig. Am besten dürre Äste, doch Weißdorn wäre besser. Drück's an den Pfahl, bind es mit Strohseil fest. Danach die dünnen Knüppel schräg an diesen Haufen angestellt, dicht an dicht. Die Knüppel müssen trocken sein, das lässt die Flammen steigen. Drei Lagen Knüppel stellst du an und dann davor gespaltene Kloben. Und darauf jetzt das nasse Gras. Pack Hanf und Mohn dazwischen. Nimm Fliegenpilz dazu. Ein nasses Gras? Und Hanf und Mohn und Fliegenpilz? Der Qualm betäubt und mildert Leiden. Mir deucht, ihr sorgt euch gar um diese Hexenweiber. Ich hab dich nicht um Rat gefragt. Sollte ich mich gar an ihrem Elend weiden? Nimm nasses Gras, pack Hanf und Mohn dazwischen. Wie ihr befehlt, Herr Vater. Ich tue, wie ihr sagt. Und jetzt die letzte Lage Kloben, ungespalten aufgestellt. Es weist die trockene Seite nach innen zu dem Pfahl. Stehen muss der Scheiterhaufen wie ein stumpfes Zelt. Der Schandpfahl in der Mitte ist der Mast. Nass muss er sein, aus Erle oder Weide. Die gründen von Natur aus schon im Feuchten. Und jetzt vier Scheiter oben quer, auf denen dann die Weiber stehen sollen. Den Steigbaum legst du auf den Scheiterhaufen auf. Du legst ihn schräg und nicht zu steil, willst du die Weiber raufbekommen. Dann binde sie, die Hände hinter den Rücken an den Pfahl, die Schultern dann, zuletzt den Hals. Bis hierher war's ein Kinderspiel, doch nun, mein Sohn, verlangt's den Mann. Sprecht weiter, Vater. Ich bin begierig, es euch recht zu tun. Du bindest sie mit nassem Seil aus Hanf. Du bindest mehrfach und mit beiden Händen. Am Halse aber binde nur mit einer Hand. Mit der anderen gibst du vor, den Kopf zu heben. Ertaste ihren Puls auf beiden Seiten zwischen Ohr und Kinn. Dort drückst du zu und nimmst ihr so das Leben. Und bindest weiter mit der anderen Hand indessen? Halt fest dabei und drücke zu wie eine Schmiedeklammer. Wenn ihr der Rob der Kopf zur Seite fällt, wind ihr die letzte Elle Strick um Hals und Pfahl. Beendet ist ihr Jammer. Das Volk wird denken, das Entsetzen hat sie umgebracht. Du aber weißt es besser. Dann steig herab vom Scheiterhaufen und leg die Fackel an. Doch schaff Gewissheit dir. So eine wieder bei Bewusstsein ist, wenn du den Haufen zündest, so steige noch einmal hinauf. Gib vor, die Strecke nachzuprüfen. Wozu das alles, Vater, wenn sie doch des Satans sind? Du hast hier nichts zu richten. Vom Leben in den Tod sollst du sie bringen. Der Segen Gottes liege auf der Hand des Henkers, der Leiden zu verkürzen weiß und Qualen zu verhindern. Was aber, wenn der Haufen brennt und eine kommt zurück ins Leben? Dann, Sohn, sei Gott dir gnädig. Dann wirst du stehen und hören. Für dich gibt's kein Entrinnen. Und solltest du den Ort der Klage fliehen wollen, so wisse, dein Vater, der steht neben dir. Dein Leben lang wirst du die Schreie hören. Mich überkommt ein Bangen. Ich fürchte, ich kann das nicht. Vater, warum sprecht ihr nicht? Mein Sohn, was eben du gesagt, ist mir der schönste Satz seit langem. Kleiner Kunz, bist du's? Da liegt sie. Überzeugt euch selbst. Die Decke fort. Ich muss sie erst befühlen. Es ist wahr. Sie ist in Hoffnung. Ihr sagt in Hoffnung, ich aber sag in Not. Mutter, ich... Schweig! Mit den 6 Wochen ist sein Trug. Der Balg ist wenigstens 4 Monate schon am Wachsen. 4 Monate schon? Mutter, ich... Das ist mit Kräutern nicht zu machen. Das geht alleine nicht mehr fort. Das bleibt und wächst. Da ist kein anderer Lösung? Das andere kostet viel Blut. Die da ist stark und kerngesund. Da sind schon stärkere als die zugrund gegangen. Ihr ziert euch, Wehmutter Appeldorn? Wie viel? Sprecht grad heraus, so wie ich frag. Wie viel? Nicht hier, Frau Rosenlöcher. Was habt ihr auf dem Herzen, Kämmerer? Es ist... Sprecht frei heraus. 3 Hexen sind nun einvernommen. Dank eurer Hilfe und Tat. Und doch mir bleibt ein Unbehagen. Warum? Hat die Appeldornsche nicht das Fingerlein gebracht und hat sie nicht gestanden, das Kindlein in der Aschengruben, die ungetaufte Seele dem Satan dargegeben? Die Kathrin hat sie geleugnet? Die alte Hur und Rosenlöcherin, ist's etwa schad um die? Nicht deshalb sorge ich mich, Hochwürden. Es ist, Bei meinem Weib hat sich noch nichts gewandelt. Sie liegt und regt sich nicht. Bleibt kalt. Ob's angeht, dass der Finger uns doch mehr als drei der Teufelsbuhlen ausgewiesen? Ihr meint, der Satan schont nicht arm noch reich. So mancher hohe Herr muss schon vom eigenen Weibe lassen, der Teufelsbuhlschaft wegen. Ihr seid ein guter Sohn der Kirche, doch wäget eure Worte wohl. Der Herr möcht's nicht verzeihen, so ich die meine schonte. Schon ruft das Volk, warum die Weiber nur von niedrem Stande. In eure gütgen Hände, Hochwürden, leg ich die Entscheidung. Ich werd den gütgen Gott befragen. Ist's vollbracht, mein Herr? Hat keine leiden müssen. Ihr seid noch jung und doch ein guter Henker. Es gibt keine guten Henker, Weib. Bist ein guter Mann, Herr. Ich bin der Tod und lebe. Sie war das Leben und ist tot. Ich hab sie nicht gequält. Kommt, Herr. Euer Haupt in meinen Schoß. Auch ihr sollt euch nicht quälen. Tränen, junger Herr, löschen keinen Scheiterhaufen. Jesus wandte sich zu dem Weibe und sprach zu Simon: Siehst du dieses Weib? Ich bin gekommen in dein Haus. Du hast mir nicht Wasser gegeben zu meinen Füßen. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Derhalben sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt. Welchem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.